Ich bin Martin, ich habe hier an der FU mal Philosophie, Politik und auch Psychologie studiert, also bei Psychologie vorrangig eigentlich nur kritische Psychologie, insbesondere bei Gisela und Morus, und habe hier dann irgendwann meine Magisterarbeit zum Abschluss geschrieben über die philosophischen Grundlagen der kritischen Psychologie. Also vor allem über die Grundlegung der Psychologie von Holzkamp. Und wegen dieser Arbeit bin ich also angesprochen worden, ob ich hier auf der Ferienuni so ein bisschen den Slot materialistische Erkenntnistheorie bespielen möchte. Und da habe ich doch gern und mit Freuden zugesagt. Hätte man mich nicht gefragt, hätte ich mich auch aufgedrängt. Ne? Ich bin nicht multitaskingfähig, muss mal kurz mein Passwort eingeben. Genau. Und also ich sag mal, was ich mir gedacht habe, wie wir das heute hier machen. Und dann sagt ihr, ob ihr das eine gute Idee findet. Ansonsten machen wir es halt irgendwie anders. Also. Ich dachte, das hier wird erstmal sehr basal für die weiterführenden erkenntnistheoretischen Fragen. Gibt es morgen noch einen Workshop, wo ich nochmal versuche, das Verhältnis zum Poststrukturalismus aufzuschlüsseln. Da geht es dann auch nochmal mehr um die Kritik dessen, was ich also schwierig finde an historisch-materialistischer Erkenntnistheorie. In diesem Workshop dachte ich erstmal, verteidige ich den Kram. Ja? Also versuche den erstmal euch nahezubringen, weil ich finde, in meiner Auseinandersetzung damit, das hat mir total viel gebracht und würde ich sagen, hilft zur Kenntnis zu nehmen. Und ich dachte, wir machen das so basal. Ich habe ein paar Texte mitgebracht. Eigentlich sozusagen Klassiker, Marx, Engels, Lenin und auch noch einen von Holzkamp für die Fortgeschritteneren. Und ich dachte, als Input fange ich mit der deutschen Ideologie an und wir interpretieren die gemeinsam und dann gebe ich je nach Bedürfnis die Texte in kleine Gruppen und da kann man die sich erarbeiten. Und wie gesagt, das so ausgewählt, dass auch die ein bisschen crackiger in kritischer Psychologie sind, da habe ich einen Teil aus sinnlicher Erkenntnis von Holzkamp, der nicht ohne ist. Und für die anderen habe ich eben die Klassikertexte dabei. Und dann tragen wir das zusammen und ich glaube, dann kriegen wir so ein bisschen die Main Idea zusammen. Klingt das für euch als guter Vorschlag? Gut. Einige Thesen vorweg habe ich noch. Der sollte jetzt eigentlich... Ah, hier, jetzt. Zu diesen Klassikern, die wir lesen, alle Klassiker auf dem Feld historisch-materialistischer Erkenntnistheorie, das sind vor allem diese Werke, Ad Feuerbach, das sind die Feuerbach-Thesen von Marx und Marx und Engels, die deutsche Ideologie, Engels Anti-Düring und Lenins Materialismus und Empiriokritizismus, die haben alle etwas gemein. Das sind nämlich Polemiken gegen andere philosophische Standpunkte. Und ich meine, das ist kein Zufall. Warum? These wäre eine historisch-materialistische Erkenntnistheorie in dem Sinne als abgeschlossene Erkenntnistheorie existiert gar nicht. Worüber wir stattdessen reden, ist so etwas wie eine bestimmte Form, ich würde sagen, denkerischer Praxis, denkerischen Herangehens an Gegenstände. Also eine bestimmte Art, über Gegenstände nachzudenken. Das heißt, ein abstraktes, wie funktioniert Erkenntnis eigentlich, ist wo positive Aussagen gemacht werden, würde ich sagen, ist es eher schwach. Großartig ist die sozusagen Kritik an anderen philosophischen Standpunkten und so ein paar Grundideen, wie man über Dinge nachdenken kann oder sollte oder sozusagen, ich würde sogar sagen, muss. Also das vorweg, ich kann hier keinen Inhalt dieser Erkenntnistheorie vermitteln, sondern letztlich kann man das nur die Praxis so zu denken an bestimmten Gegenständen vorführen. Zum Beispiel werde ich dann morgen versuchen, meinen Vortrag mal an der Theorie der Geschlechterverhältnisse durchzuexerzieren, um zu zeigen, wie funktionieren bestimmte Herangehensweisen an Gegenständen, was kann man dadurch da rausholen. Ich würde sagen, das ist der Sinn dieses Satzes. Die Wahrheit ist immer konkret. Es gibt keine abstrakte Wahrheit, kein losgelöstes Denken vom Denken, sondern nur immer das Denken in Anwendung. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt. Ihr werdet wahrscheinlich sehen, dass ich an manchen Stellen davon auch abweichen werde. Aber sozusagen, mir ist es erstmal sehr wichtig zu sagen, hier gibt es nicht irgendwie eine philosophische Erkenntnistheorie in dem Sinne, wie sie in den großen philosophischen Systemen zum Beispiel verhandelt wird. So. Jetzt hatte ich hier die Feuerbach-Thesen, die überspringe ich mal. Das dauert zu lange. So. Sondern fangen gleich an mit der deutschen Ideologie. Ich habe jetzt einfach so die klassischen Passagen genommen, im Wesentlichen ungekürzt. Wo ich gekürzt habe, sind auch Auslassungszeichen, dass ihr auch seht, das ist eigentlich ein Fließtext. Sich eben auseinandersetzt mit den Junghegelianern. Das ist wichtig. Die Debatten der Zeit, und da greifen Marx und Engels ein und sagen, ihr habt was Wesentliches nicht verstanden. Und bei euch spielen sich sozusagen die ganzen Kontroversen, die ihr ausficht, wie der Mensch beschaffen ist, was das Wesen der Religion ist und so weiter, letztlich im Kopf ab. Und ihr meint, wenn man nur den Gegner überzeugt, dann ist die Welt auch schon eine andere. Ja, dass die Veränderung der Welt durch eine Veränderung des Denkens stattfindet. Das ist sozusagen die These, die sie angreifen. Und eben auch die Vorstellung von einem abstrakten Mensch, über den da philosophiert wird. Und dann sagen sie, und über die Geschichte, das Wesen der Geschichte und so weiter. Und dann gehen sie hin und sagen, Moment mal, wir brauchen ganz andere Voraussetzungen zum Denken. Und das ist sozusagen der Einsatzpunkt, wo wir beginnen. Da sagen sie nämlich, die Voraussetzungen, mit denen wir beginnen, sind keine willkürlichen, keine Dogmen. Es sind wirkliche Voraussetzungen, von der man nur in der Einbildung abstrahieren kann. Es sind nämlich die wirklichen Individuen, ihre Aktionen und ihre materiellen Lebensbedingungen, sowohl die vorgefundenen wie durch ihre eigenen Aktionen erzeugten. Diese Voraussetzungen sind auf rein empirischem Weg konstatierbar. Man sieht hier schon, das ist die volle Breitseite gegen jede Form von Philosophie erstmal, die sagt, ihr redet über Denkvoraussetzungen, ihr redet über abstrakte Begriffe, aber ihr vergesst die wirklichen Voraussetzungen, die es fürs Leben braucht, nämlich die materiellen Lebensbedingungen. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass sie sagen, die materiellen Lebensbedingungen, die vorgefundenen, von denen die Leute ausgehen, und auch die Bedingungen, die selbst durch ihre Aktion erzeugt werden. Nicht? Und dann geht es um die Frage, wie ist hier Geschichte? Die erste Voraussetzung aller Menschengeschichte ist natürlich die Existenz lebendiger menschlicher Individuen. Das klingt alles unglaublich platt, aber wenn man sozusagen in die Philosophietexte reinguckt und wenn man auch heute zum Teil in akademische Debatten, philosophische, erkenntnistheoretische etc. Debatten reinguckt, dann fehlt das ganz oft. Wie gesagt, Voraussetzungen, von denen wir ausgehen, sind auf empirischem Weg konstatierbar. Die erste zu konstatierende Tatbestand ist also die körperliche Organisation dieser Individuen und ihr dadurch gegebenes Verhältnis zur übrigen Natur. Na gut, also das Verhältnis zur übrigen Natur heißt, wir müssen essen, wir können diese Natur bearbeiten, wir können in der tätigen Auseinandersetzung mit der Natur unsere Möglichkeiten, unsere Bedürfnisse etc. erweitern, aber wir müssen ständig essen, trinken, schlafen. Wir sind auch Natur, heißt das ja. Genau. Und wir treten als Teil der Natur in dieser Natur auf und ihr auch gegenüber. So. Jetzt kommt die berühmte anthropologische Bestimmung, die sie da machen. Nicht? Also ich wird ja immer gefragt, ja, was ist denn der Mensch? Ist der Mensch das denkende Wesen? Ist der Mensch das sprechende Wesen? Oder eben damals auch das religiöse Wesen? Und dann sagen sie, naja, man kann die Menschen durch das Bewusstsein, durch die Religion, durch was man sonst will, von den Tieren unterscheiden. Sie selbst fangen an, sich von den Tieren zu unterscheiden, sobald sie anfangen, ihre Lebensmittel zu produzieren. Ein Schritt, der durch ihre körperliche Organisation bedingt ist. Der Witz an diesem Satz ist wirklich zu sagen, man kann sie unterscheiden, das heißt die Menschen in Form des Objektes ansehen. Und dann sagt er, sie selbst unterscheiden sich, indem sie anfangen, ihre Lebensmittel zu produzieren. Das heißt, hier ist der Blick gerichtet auf das Tätigsein der Menschen als Subjekte in der Welt. Und dann sagt er, indem sie ihre Lebensmittel produzieren, produzieren sie indirekt ihr materielles Leben selbst. Das heißt, Menschen sind nicht einfach nur Objekte in dieser Welt, sondern Menschen sind diejenigen Wesen, die ihr Leben und ihre Lebensbedingungen selber herstellen. Sind eben genau dadurch von Tieren unterschieden, dass Tiere zwar vieles tun und vieles können, aber immer nur, dass sozusagen ihre Art zu leben vorgegeben ist durch die Natur. Während bei Menschen sozusagen diese Art zu leben offen ist, von Menschen selbst erzeugt wird. Nächste ganz simple Beobachtung, die Weise, in der Menschen ihre Lebensmittel produzieren, hängt zunächst von der Beschaffenheit der vorgefundenen und zu reproduzierenden Lebensmittel selbst ab. Diese Weise der Produktion ist nicht bloß nach der Seite hin zu betrachten, dass sie die Reproduktion der physischen Existenz der Individuen ist, sie ist vielmehr schon eine bestimmte Art der Tätigkeit dieser Individuen, eine bestimmte Art, ihr Leben zu äußern, eine bestimmte Lebensweise derselben. Hier geht es also schon darum zu sagen, Moment mal, wenn wir Lebensmittel produzieren, dann ist das nicht einfach, wir erhalten unser Leben, sondern wir schaffen uns tatsächlich unsere Umwelt, eine gesellschaftliche Welt, die unsere Lebensbedingungen dann auch ausmacht. Und, was natürlich immer mitschwingt, die dadurch auch verändert sind, weil sie Produkt menschlicher Aktionen ist. Und die Art, wie wir produzieren, wie wir also die Natur umarbeiten, hat ganz viel damit zu tun, wie unser Leben beschaffen ist und damit auch ganz viel, wie wir als Individuen beschaffen sind, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir handeln. Das fassen Sie in diesem Satz zusammen, wie die Individuen ihr Leben äußern, so sind sie. Was sie sind, fällt also zusammen mit der Produktion, sowohl damit, was sie produzieren, als auch damit, wie sie produzieren. Was die Individuen also sind, das hängt von den materiellen Bedingungen ihrer Produktion ab. Jetzt lasse ich mal einen Teil aus. Ich habe das jetzt wirklich so gemacht mit einem Satz nach dem nächsten als Folie, dass man wirklich sieht, dieser Text ist so bam, bam, bam, bam, These, These, These, These. Eine so simpel wie die andere, manche ein bisschen komplexer, aber sozusagen, es ist quasi ein Text, der sich für eine PowerPoint-Präsentation eignet. Das fand ich total abgefahren. Ne? Warum erzähle ich das? Weil man immer, gerade wenn man schon ordentlich durch die Akademie durchgenudelt ist, sozusagen immer das Gefühl hat, Mensch, das ist doch alles, das ist doch so simpel. Das ist doch einer wirklich philosophischen Auseinandersetzung gar nicht vielleicht würdig oder so. Und das ist aber sozusagen gerade der Impuls, die Geste da drin, zu sagen, Leute, eure ganzen, oh, ich brauche Strom. Materielle Voraussetzungen. Genau. Nicht? Also. Aber alles schon von uns produziert. Oder eben nicht von uns, weil, nicht von mir, weil ich ja mittlerweile nicht mehr ganz reiner Kopfarbeiter bin, aber sozusagen, das wäre sozusagen der nächste Schritt, der da kommt, der sagt, dieses Vergessen dieser ganz einfachen Dinge hat damit zu tun, dass die Leute, die da philosophisch über die Welt nachdenken, diese Voraussetzungen von anderen Leuten garantiert bekommen und sich selber nicht drum kümmern müssen. Wenn ich immer versorgt bin durch mein Dienstmädchen, durch meine Hausangestellten und so weiter und so fort, oder eben abstrakt durch einen so hohen Gehaltscheck, dass ich mir eben auch ganz viel leisten kann und mein Leben einfach so funktioniert, dann muss ich mir beim Denken auch auf einmal keine Gedanken mehr darum machen, was bedeutet das eigentlich, was für Voraussetzungen sind eigentlich erfüllt, dass wir hier so zusammensetzen können und uns darüber Gedanken machen, wie denken wir eigentlich über die Welt nach. So. Jetzt kommt es nämlich dazu, okay, jetzt waren wir nur bei den Voraussetzungen, wie leben Leute und dann eben, was wir sind, ist, hängt zusammen mit der Produktion. Jetzt kommen wir in den Bereich, wie erkennen wir eigentlich die Welt, woher kommen eigentlich unsere Ideen über die Welt? Das erste ist, Ideen werden produziert, sind auch eine menschliche Aktivität, eine Produktion. Die Produktion der Ideen, Vorstellungen, des Bewusstseins ist zunächst unmittelbar verflochten in die materielle Tätigkeit und den materiellen Verkehr der Menschen. Sprache des wirklichen Lebens. Also auch hier, Bewusstsein ist immer ein Bewusstsein von. Es ist das Bewusstsein, hier ist das, da ist das, damit kann ich das tun, damit kann ich das tun, das brauche ich, um aus etwas herzustellen, um Kinder großzuziehen und so weiter und so fort. Das ist jetzt nochmal im historischen Rückblick sozusagen, dass Sie sagen, ursprünglich das Vorstellen, Denken, der geistige Verkehr der Menschen erscheinen hier, also in ursprünglichen Gesellschaften ist damit gemeint, noch als direkter Ausfluss ihres materiellen Verhaltens. Heute ist das ein bisschen komplexer. Was ich jetzt rausgekürzt habe, ist der ganze Teil über die Arbeitsteilung, was ich vorhin angerissen habe. Auch heute ist es so, die Menschen sind die Produzenten ihrer Vorstellungen, Ideen und so weiter, aber die wirklichen wirkenden Menschen, wie sie bedingt sind durch eine bestimmte Entwicklung ihrer Produktivkräfte und des denselben entsprechenden Verkehrs bis zu seinen weitesten Formationen hinauf. Das heißt, auch die Ideen, die wir heute über unsere Welt haben, noch die abstraktesten, abgefahrensten philosophischen Konstruktionen oder Theorien sind in irgendeiner Weise, wie vermittelt auch immer, letztlich bezogen auf unsere Gesellschaft. Noch die abgewandtesten esoterischen Theorien, die sich um irgendwelche Gnome drehen, sind sozusagen vermittelt mit dieser Gesellschaft, weil sie sozusagen sich davon abgrenzen oder etwas anderes suchen oder ein Bedürfnis befriedigen, was in der alltäglichen Praxis in dieser Gesellschaft entsteht. Und das wäre dann der Zentralsatz, das Bewusstsein kann nie etwas anderes sein als das bewusste Sein und das Sein der Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozess. Auch hier wieder ist die Idee, wenn man vom Bewusstsein redet, tut man so, als wäre das eine eigene Instanz, die abgekoppelt ist von der Welt. Und dagegen sagen Sie, Moment, das ist das bewusste Sein, Das heißt, Bewusstsein heißt immer, ich bin schon immer in dieser Welt drin, handel, bin im Austausch mit anderen Leuten und das tue ich immer mit Bewusstsein. Mir ist bewusst, was ich tue. Das Rätsel des Bewusstseins, wie es die Philosophie produziert, entsteht dadurch, dass Leute im Lehnstuhl sitzen und über das Bewusstsein nachdenken. Ihren Körper nicht mehr spüren, weil sie gerade so über ihren Büchern hängen. Dann erscheint allerdings das Bewusstsein als etwas, was mit der übrigen Welt nichts zu tun hat. Aber in dem Moment, wo ich in meinem Alltag unterwegs bin, und was natürlich bei Marx und Engels immer auch die wichtige Rolle ist, und deswegen ist das sozusagen als revolutionäre Theorie auch so wichtig, die Leute, die halt arbeiten. Ne? Also die tatsächlich die Existenz der rein Kopfarbeitenden sichern, die sind ja nicht bewusstlos, ja? Sondern für die sind die ganzen Dinge, die sie hier sagen, erstmal klar. Auf eine Weise, vielleicht auch nicht. Ja. Ich finde, das klingt ganz schön abgeschlossen. Also zu sagen, das Bewusstsein, das ist das Bewusstsein vom Sein. Also so, das klingt irgendwie so nach, also so determiniert, ist das so gemeint? Nein, weil es heißt ja erstmal nur, wenn ich mit Bewusstsein hier sitze, heißt das, einerseits, ich sehe euch und bin mir bewusst dessen, dass ihr hier seid. Ich schaue mich um, guck, könnt ihr folgen, werdet ihr unruhig, werdet ihr gelangweilt. Das ist eine Form von empathischem Bewusstsein. Ne? Da, dann sehe ich hier, okay, ich habe hier meinen Monitor, da sehe ich schon die nächste Folie, überlege, was mache ich gleich. Das ist ja nicht in dem Sinne determiniert, weil ich entscheide mich ja, wie antworte ich auf deine Fragen und so weiter. Aber das ist immer ein Bewusstsein von dieser Situation, von der Praxis, in der ich mich mit euch gerade befinde. Ist das klar? Ja. Ich war nur sozusagen davor, dass das, was die Leute denken, was sie sich vorstellen, irgendwie ist bestimmt durch die Verhältnisse. Also sozusagen das. Das heißt, ich klang noch mal nach mehr. Und also sozusagen einerseits würde ich auch zustimmen, dass da mehr drin steckt. Andererseits, wenn man das also mit einer harten Notwendigkeit irgendwie vollständig auflöst, finde ich das ein Widerspruch. Weil ja auch gesagt war, das, was Leute als ihre Lebensbedingungen produzieren, das produzieren sie. Also, ja. Also, es ist jetzt nicht total abwegig, den Text so zu interpretieren, wie du ihn interpretierst, weil so haben ihn ganz viele gelesen. Das ist diese klassische Basisüberbautheorie, dass man sagt, die Produktionsbedingungen determinieren letztlich das Verhalten der Leute. Ich würde das nicht so lesen und Holzkamp hat es auch nicht so gelesen. Sondern was hier ja immer betont wird, ist sozusagen die aktive Seite der Menschen da drin. Das Handeln. Nicht? Nur, dass dieses Handeln nicht frei ist in dem Sinne, dass es beliebig ist, sondern sozusagen das Handeln immer stattfindet unter schon vorgegebenen gesellschaftlichen Bedingungen, die durch das Handeln einerseits reproduziert, andererseits auch verändert werden können. Und sozusagen gemeint mit dem Rückbezug auf die Produktionsbedingungen ist ja erstmal sozusagen das, wie wir und wie eine Gesellschaft strukturiert ist, wie die Produktionsverhältnisse strukturiert sind, macht ein riesen Set von strukturellen Bedingungen innerhalb derer wir handeln ja aus. Sozusagen. Es zwingt uns auch bestimmte Weltwahrnehmungen auf. Aber wir können uns ja immer bewusst dazu in ein Verhältnis setzen. Wir können darüber nachdenken, wir können uns dazu verhalten. Aber trotzdem ist sozusagen unser Nachdenken auch wieder gespeist durch das ganze Material, was wir gesellschaftlich vorfinden.